In den frühen Wahlkampftagen der Jahre 2007 und 2008 schien es zunächst so, als ob die Außenpolitik entscheidendes Thema der Präsidentschaftswahlen sein würde. Barack Obama wurde vor allem durch seinen Widerstand gegen den Irakkrieg zum erfolgreichen Kandidaten. John McCain wiederum stand wegen seiner Unterstützung des Krieges fast vor dem Aus. Doch seit im vergangenen Herbst Investmentbanken an der Wall Street wie Kartenhäuser zusammenbrachen, Tausende von Amerikanern täglich ihr Haus verlieren und die Zahl der Arbeitslosen von Monat zu Monat steigt, ist die Außenpolitik Randthema für den Mann auf der Straße. Dabei hat Präsident Obama außenpolitisch gesehen eine ganze Riege ranghoher, prominenter Namen in seinen engsten Kreis gezogen. Vizepräsident Joe Biden, Außenministerin Hillary Clinton, Sicherheitsberater Jim Jones und Verteidigungsminister Bob Gates, sie alle verfügen über jahrzehntelange Erfahrung und noch ist nicht ausgemacht, ob sie sich ergänzen oder miteinander konkurrieren. Seit Tag 1 seiner Amtszeit setzt der Präsident inhaltlich neue Akzente. To the Muslim world. We seek a new way forward based on mutual interest and mutual respect. Die ausdrückliche Erwähnung eines Neubeginns der Beziehungen zur muslimischen Welt während seiner Amtseinführung ließ aufhorchen und der Präsident ging weiter. Er gab sein erstes offizielles Fernsehinterview einem arabischen Fernsehsender und hat versprochen, innerhalb der ersten 100 Tage ein muslimisch geprägtes Land zu besuchen. Und er verfügte die Schließung von Guantanamo binnen eines Jahres. Seine Botschaft: The United States intends to prosecute. Wir werden den Kampf gegen Gewalt und Terrorismus konsequent, aber in Einklang mit unseren Werten und Idealen führen. And we are going to do so in a manner that is consistent with our values and our ideals. Was weltweit als positives Signal aufgenommen wurde, ist in den USA umstritten. Vor allem die Frage, was mit den Gefangenen geschehen soll, ist unbeantwortet. Entscheidungen sind in diesen ersten Amtswochen auch zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan gefallen. Der Präsident kündigte in der vergangenen Woche den Abzug aller Kampftruppen aus dem Irak bis August 2010 an. Sein Ansatz pragmatisch. We cannot rid Iraq of every single individual who opposes America or sympathizes with our adversaries. Nor can we stay until Iraq's union is perfect. Wir können nicht bleiben, bis auch unser letzter Gegner verstummt ist und Irak eine perfekte Demokratie darstellt, so Obama. Für viele Linksliberale in den Vereinigten Staaten ist die verbleibende amerikanische Präsenz von rund 40.000 Soldaten immer noch zu hoch. In Afghanistan wiederum stehen die Zeichen auf Verstärkung. Präsident Obama will zusätzliche 17.000 Soldaten entsenden. Lee Hamilton, einer der beiden Leiter der Irak-Studiengruppe, langjähriger Außenpolitiker und Parteifreund Obamas, warnt auch in diesem Fall vor allzu großem Ehrgeiz. Afghanistan has been like it is for 1,000 years. It'll continue to be like it is for 1,000 years. Afghanistan habe sich in 1,000 Jahren nicht geändert und werde dies auch nicht tun, so Hamilton. Doch für den Präsidenten verläuft hier und in Pakistan die zentrale Front im Kampf gegen den Terror, auch wenn diese Formulierung nur noch selten zu hören ist. Deshalb auch die frühe Entscheidung, den ehemaligen Balkanvermittler Richard Holbrooke als Beauftragten für die Krisenregion zu ernennen. Weitaus schwieriger scheint es, neue Akzente im Nahen Osten zu setzen. Mit George Mitchell ist ein weiterer Spitzendiplomat als Sondergesandter ernannt. Mitchell und auch seine Chefin, Außenministerin Hillary Clinton, haben die Region inzwischen bereist. Doch der israelisch-palästinensische Dialog ist durch das Wahlergebnis in Israel und den innerpalästinensischen Machtkampf behindert. Die von Washington angestrebte Zwei-Staaten-Lösung nicht in Sicht. Neu nach dem Amtswechsel im Weißen Haus: Die USA ermuntern diplomatische Offensiven in Richtung Damaskus und auch Teheran soll eingebunden werden, zum Beispiel bei einer Afghanistan-Konferenz, die Hillary Clinton während ihrer Nahostreise in den vergangenen Tagen ins Spiel brachte. We have presented this idea, which is being discussed. Nothing has been decided. Noch ist nichts entschieden, aber kommt es dazu, soll Iran als Nachbar Afghanistans eingeladen werden. If we move forward with such a meeting, it is expected that Iran would be invited as a neighbor of Afghanistan. Im Verhältnis zu Russland spricht Barack Obama von einem Neustart. Der Georgienkrieg hat die Beziehungen zu Washington und zur NATO abkühlen lassen, doch in vielen internationalen Fragen ist Washington auf die Unterstützung Moskaus angewiesen. Plötzlich scheint auch das geplante amerikanische Raketenabwehrsystem in Osteuropa verhandelbar. Die New York Times berichtete bereits von einer Art Tauschgeschäft, von der Bereitschaft Washingtons, das System aufzugeben für die Unterstützung Moskaus im Streit mit Teheran. Doch der Präsident wiegelte ab. Ein entsprechender Brief an Moskau sei falsch interpretiert worden. What Ich habe in dem Brief lediglich hervorgehoben, dass in dem Maße, wie es uns gelingt, die atomare Bewaffnung Irans zu verhindern, die Notwendigkeit eines Abwehrsystems sinkt. Angesichts des bevorstehenden G20-Gipfels in London und des NATO-Jubiläums wird die transatlantische Diplomatie in den nächsten Wochen hervorgehoben. Doch diese Daten können die neue amerikanische Aufmerksamkeit gen Westen nicht überdecken. Wir sind auch eine transpazifische Macht, sagte Außenministerin Hillary Clinton vor einigen Wochen. Ihre erste Auslandsreise führte nach Japan, Südkorea und China. Der erste ausländische Regierungschef nach dem Machtwechsel im Weißen Haus hieß nicht Brown oder Sarkozy oder Merkel. Es war Taro Aso, der japanische Premier.